Mensch, er baut Türme in Wolken hinein. Er gräbt sich durch Berge, zersprengt jeden Stein. Und was ihm im Weg ist, das wird asphaltiert. Erschlossen, begradigt und privatisiert. Er wird immer schneller, muss höher hinaus. Den Stillstand im Inneren, den nimmt er in Kauf. Er will nur beweisen, dass er jemand ist. Doch stellt er sein Leben ins weltweite Netz. Er fürchtet Kontrolle und gläsern zu sein. Doch sitzt er im Glashaus und freut sich dabei. Er kommuniziert nicht, er spricht nicht, er klickt. Den Stillstand im Inneren hat niemand erblickt. Noch höher, noch besser, noch weiter hinauf. Er wünscht sich Beziehung, Familie im Haus. Doch lässt er es bleiben, bleibt lieber allein. Die Traumfrau im Weltnetz war oft nicht dabei. Aufgereiht wie im Katalog sieht er die vielen Profile. Zu fett, zu dünn, zu arm, zu reich. Da bleibt kein Platz für Liebe. In eurer